Also es heißt nicht umsonst im Wort Gottes, wohl dem Volk, das den Jubelruf kennt. Halleluja. Jubeln ist nicht verboten. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dass uns dein Angesicht zugewandt ist, Herr. Danke, Herr, dass deine Gegenwart hier ist heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass von deinem Angesicht Heilung ausgeht. Danke, Vater, dass von deinem Angesicht Befreiung ausgeht. Halleluja. Schau ihn an. Schau ihn an. Wart nicht auf einen Menschen, sondern schau ihn an. Er ruft dich heute, dich wirklich vor ihn hinzustellen. Vor sein Angesicht. Von seinem Angesicht. Kommt, was du brauchst. Von seinem Angesicht wirst du verwandelt. Halleluja. Oh. Oh ja, da ist es. Da ist seine Gegenwart. Da ist seine Herrlichkeit. Oh, das sind die Engel Gottes. Raum jetzt füllen. Engel der Heilung. Engel der Wunderwirkung. Engel der Verwandlung. Wow. Wow. Danke, Vater. Danke für deine Engel. Halleluja. Vor sein Angesicht und direkt von ihm kannst du deine Heilung heute Morgen empfangen. Oh, ich sehe im Geist, dass ein Mann ruft, gerade jetzt, ein Mann, du hattest Blasenprobleme, du hast an Blasenproblemen gelitten und er ruft dich heute vor sein Angesicht, um dir zu begegnen und dich zu berühren. Und da, wo du bist, einfach streck einfach deine Hände gerade jetzt aus, wenn dich das betrifft. Lass mich einfach deine Hände sehen. Ein Mann mit Blasenproblem, ja. Halleluja. Okay, streck einfach deine Hände aus und schau einfach sein Angesicht an. Die Heilung kommt von seinem Angesicht. Ich habe eine Frau gesehen, die eine Diagnose bekommen hat, schon vor einiger Zeit von MS. Und inzwischen sind auch erste Symptome aufgetreten. Gleichgewichtsstörungen, Bewegungsprobleme und so weiter. Und Gott ruft auch dich vor sein Angesicht heute Morgen, weil du hast dich ausgestreckt nach seiner Wunderwirksamkeit. Wenn dich das betrifft und du bist hier im Raum, streck einfach deine Hände aus. Das ist eine Frau mit MS-Symptomen, wenn dich das betrifft. Halleluja. Es kann auch über Livestream sein, dann mach dich einfach jetzt eins damit. Weil Gott ruft bestimmte Personen gerade jetzt spezifisch vor sein Angesicht. Einfach jeden, den ich jetzt rufe, Gott wird dich jetzt gleich berühren. Wir werden gleich zusammen wirklich von seinem Angesicht die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Weil er ruft dich gerade jetzt, seine Heilung zu empfangen. Da ist eine andere Person und du hattest Stimmprobleme, Hals- und Stimmprobleme, sodass du nicht mehr richtig singen konntest. Und du sehnst dich danach, dass Gott deine Stimme berührt und dass Gott deine Stimme heilt. Wenn dich das betrifft und du bist hier im Raum, streck einfach deine Hände aus. Halleluja. Wenn dich das betrifft hier im Raum, wen betrifft es hier im Raum? Dann streck einfach deine Hände aus bei dir. Halleluja. Okay, streck einfach deine Hände aus. Halleluja. Du bist einfach versammelt jetzt. Weißt du, Gott ruft gerade Einzelne vor sein Angesicht, um sie zu berühren mit seiner Kraft, um sie zu berühren mit seiner heilenden Wunderwirksamkeit. Jemand anders habe ich gesehen und du hast nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern drei verschiedene chronische Krankheiten, drei verschiedene Diagnosen, die zusammenkommen und die dir totale Probleme machen. Wenn dich das betrifft, Gott ruft dich jetzt vor sein Angesicht. Wenn du hier bist, streck einfach deine Hände aus. Da sind 3 chronische Krankheiten, die diagnostiziert wurden. Nicht eine, nicht 2, sondern 3. Okay, ja, Gott ruft dich. Gott ruft dich. Ja, Gott sieht dich. Halleluja. Gott ruft dich vor sein Angesicht. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Seine heilende, wunderwirkende Kraft ist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da ist noch eine Person da oder auch über Livestream und du hast vor kurzem eine heftige Diagnose bekommen und du bist immer noch wie unter Schock, weil du diese Diagnose bekommen hast. Noch nicht allzu lang her, das ist vielleicht eine Woche her oder so oder vielleicht auch ein paar Tage länger, aber nicht viel länger. Und diese Diagnose, die ist wie immer vor deinen Augen und Gott ruft dich heute vor sein Angesicht. Wen betrifft es, wenn du hier bist, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, wenn du hier im Raum bist, wenn du über Livestream bist, dann streck einfach dort deine Hand aus. Ist jemand hier, den das betrifft, was vor 1-2 Wochen oder eben in den letzten Tagen so eine heftige Diagnose bekommen, die dich schockiert hat und Gott ruft dich jetzt einfach deine Heilung zu empfangen. Halleluja. Bleibt einfach vor seinem Angesicht stehen. Lasst euch jetzt nicht ablenken. Das ist jetzt keine Zuschauergeschichte. Bitte jetzt auch nicht umherlaufen oder irgendwie sich mit was anderem beschäftigen, sondern jetzt ist nicht Zuschauertum, jetzt ist nicht von an der Seitenlinie stehen, sondern jetzt ist der Ruf Gottes für uns alle, vor sein Angesicht zu kommen. Halleluja. Halleluja. Richte dich aus auf ihn. Richte dich aus auf ihn. Ich habe gesehen, dass da ein Ehepaar ist, ein Ehepaar, das auch ein Kind hat und es braucht ein Wunder in eurem Leben und euer Hochzeitstag ist der 12. März. Der 12. März. Hochzeitstag, 12. März. Ein Ehepaar, das ein Wunder braucht. Wenn dich das betrifft, wenn du hier im Raum bist oder wenn einer von euch hier im Raum ist oder wenn ihr beide hier im Raum seid, dann streckt einfach jetzt eure Hand aus, weil da ist der Ruf einfach in die Gegenwart Gottes. Wenn es für dich über Livestream ist, dann streck einfach dort deine Hand aus, weil da ist jetzt ein Ruf in die Gegenwart Gottes. Halleluja. Komm, lass uns nochmal alle aufstehen. Das gefällt mir nicht, dass manche hier irgendwie sich ablenken lassen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, die Gegenwart Gottes ist etwas Heiliges. Sein Angesicht ist etwas Heiliges. Ich werde auf alle diese Leute nicht die Hände auflegen, sondern die Gegenwart Gottes wird euch berühren jetzt. Die Gegenwart Gottes wird euch begegnen. Halleluja. Das ist seine wunderwirkende Kraft. Halleluja. Das ist seine wunderwirkende Kraft. Jemand ist hier und deine Hausnummer ist 7B. 7B. Ist jemand da, der dessen Hausnummer 7b ist und du hast Gott gebeten um ein Wunder in deinem Haus, ja? Du hast da ist Durcheinander in deinem Haus, aber du hast Gott gebeten um ein Wunder in deinem Haus. Ist jemand hier im Raum, der die Hausnummer 7b hat? Ja, streck einfach mal deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Wink einfach mit deiner Hand. Bist du das? Hast du Hausnummer 7b? Ja. Du hast Hausnummer 7b, ja. Und du hast Gott gebeten darum, dass in deinem Haus Frieden einkehrt. Weil das habe ich gesehen, weil pass auf, ich sag dir, was deine Hausnummer bedeutet. Das wusstest du noch gar nicht. Aber 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Spiel weiter. Die 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. 7 ist die Zahl Gottes. Und B, 7b, B steht für Bethel. Bethel heißt Haus Gottes. Und Gott hat dein Haus dazu bestimmt, ein Haus Gottes zu sein. Ein Haus, in dem der Frieden Gottes regiert. Halleluja. Streck einfach deine Hände aus und empfang es gerade jetzt. Halleluja. Alle, die ich aufgerufen habe, ihr kommt jetzt einfach vor den Thron Gottes. Ich hatte noch etwas Letztes gesehen. Jemand ist noch da und du brauchst ein finanzielles Wunder. Du brauchst ein finanzielles Wunder in deinem Leben und deine PIN-Nummer, eine deiner PIN-Nummern, du hast vielleicht mehrere, aber eine deiner PIN-Nummern ist 3698. 3698. Und du brauchst ein finanzielles Wunder in deinem Leben. 3698. Ist das jemand, der hier ist? Dann streck einfach deine Hand aus. Einfach alle, für die ich jetzt einfach ein Wort hatte, streck einfach deine Hand aus, weil Gott ruft dich jetzt vor seinen Thron. Wenn du über Livestream bist und eins dieser Worte ist für dich am Livestream, dann einfach streck dich einfach auch aus, weil du empfängst jetzt, Gott ruft dich. Halleluja. Ist jemand hier mit diesem finanziellen Wunder noch zum Schluss, weil ich habe gerade noch nicht geschaut. Ist jemand hier? Dann wink einfach mal mit der Hand, wenn da jemand hier ist. Okay, dann ist über Livestream. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns eine E-Mail schreibst an wunder@glorylife.de. Verbinde dich jetzt einfach mit der Wunderkraft Gottes. Ja, ich werde jetzt gleich beten. Und das Angesicht Gottes ist dir zugewandt und von seinem Angesicht, vom Herzen des Vaters, von der Liebe des Vaters aus kommt dein Wunder. Und dann möchte ich danken wir, dass du uns eine E-Mail schreibst an wunder@glorylife.de. Ich kann das während des Gottesdienstes schon sehen, wenn du uns die E-Mail geschrieben hast. Und dann ist es einfach auch ein Zeugnis für die anderen, was bei dir passiert ist, wo du dein Wunder empfangen hast. Halleluja. Okay, lass uns einfach alle ausstrecken. Lass uns alle unsere Hände ausstrecken. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für dieses Gipfeltreffen heute Morgen hier, Herr. Für dieses Gipfeltreffen in deiner Gegenwart, Herr. Für dieses Gipfeltreffen vor deinem Angesicht, Herr. Oh, dein Angesicht ist uns zugewandt, Herr. Halleluja. Und du rufst uns an diesen Ort. Du rufst uns an diesen Ort der Begegnung, Herr. Herr, es ist nicht einfach nur irgendeine Wirksamkeit, es ist nicht einfach nur irgendeine Kraft, sondern es ist die Liebe, die überwältigende Liebe unseres himmlischen Vaters, die überfließt, Herr, und die überfließt zu all denen, die sich ausgestreckt haben, heute Morgen hier ein Wunder zu empfangen. All die, Herr, die eine schlimme Diagnose bekommen haben, Herr, oder die eingeschränkt sind in ihren Bewegungen, Herr, oder die ein finanzielles Wunder brauchen oder ein Wunder in ihrem Haus. Danke, Vater, für deine heilende Kraft gerade jetzt, Herr. Oh, danke für deine heilende Kraft gerade jetzt. Oh ja, empfang es, wenn du seine heilende Kraft brauchst mit der Blase oder was auch immer es ist. Empfang seine heilende Kraft gerade jetzt. Oh, oh, oh, Heiliger Geist, danke für deine Wirksamkeit. Oh, danke, dass du hier bist. Danke für eine Begegnung mit dir, Herr. Danke, dass du jedem Einzelnen hier heute Morgen, der ein Wunder braucht, eine Begegnung gibst mit dir, weil im Anschauen deines Bildes werden wir verwandelt, Herr. Oh, die Wunder sind nicht einfach irgendwo versteckt, sondern sie sind in dir, Herr. Halleluja. Und wir schauen auf dich. Oh, wir schauen auf dich, Herr. Danke für deine heilende Gegenwart. Halleluja. Oh, oh, oh. Oh. Danke für deine freisetzende Gegenwart. Mm-hmm. Oh, du gibst den Müden neue Kraft. Jemand ist auch noch hier und du hattest ein Burnout-Syndrom. Und du hast dich noch nicht wirklich davon erholt. Es ist immer noch so, wie wenn du nur auf 20% deiner Kraft gehen würdest. Aber Gott ruft dich vor sein Angesicht und da ist neue Kraft für dich. Da ist neue Kraft. Neue Kraft von seinem Thron. Streck dich aus, come on. Ihr solltet aktiv euch ausstrecken. Oh, oh, wir setzen deine wunderwirkende Kraft frei hier im Raum. Und im Namen Jesus zerbrechen wir jede Diagnose vom Feind, die nicht mit deiner Herrlichkeit übereinstimmt. Vor deinem Angesicht kann Krankheit sich nicht einen Moment halten, Herr. Und so weicht jetzt dieses Blasenproblem, so weicht jetzt diese MS. So weicht jetzt dieses Stimmproblem, dieses Halsproblem in dem Namen Jesus. So berührst du jetzt jeden Einzelnen, den du jetzt gerade vor dein Angesicht gerufen hast, Herr. Jeden hier im Raum, Herr. Jeden, der ein Wunder braucht, Herr. Wo Ärzte gesagt haben, es ist medizinisch nicht möglich. Herr, bei dir ist alles möglich. Und ich danke dir, Herr, jetzt für deine Berührung. Fang es jetzt. Fang jetzt seine Berührung. Halleluja. Empfang seine Berührung. Ja, da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Und jetzt danke ihm. Beginne ihm zu danken. Sag danke, Vater. Danke, Vater, dass du mich heute gerufen hast. Danke, dass du heute zu mir persönlich gesprochen hast. Danke, Vater, dass du mir heute dein Wunder persönlich überreichst. Danke, danke, danke, danke für dein finanzielles Wunder. Danke für dein Heilungswunder. Danke für dein Beziehungswunder. Herr, danke für dein Befreiungswunder, Herr. Oh, danke für dein Wunder in meinem Haus, in meiner Familie, in meiner Ehe. Halleluja, in meiner Seele. Danke für dein Wunder, Herr. Danke für dein Wunder, das gerade jetzt. Oh, Shekaramando. Oh, von den Engeln Gottes deponiert wird. In meinem Innersten. Halleluja. Indem du dankst, glaubst du. Du dankst, weil du glaubst. Also sag nochmal danke. Danke. Danke für mein Wunder. Danke für meine Kraft. Für meine Kraftzuteilung. Ja. Halleluja. Für meine Kraftzuteilung. Danke. Danke. Wow. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Herr, für das Gewicht deiner Herrlichkeit, das heute Morgen hier ist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, dass diese chronischen Krankheiten weichen. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Sag danke. Danke. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke. Halleluja. Halleluja. Wie viele von euch spüren, dass sie jetzt ihr Wunder empfangen haben? Streck einfach mal deine Hand aus. Halleluja. Wow. Überall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Halleluja. 14, überall. 15. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Es kommt von seinem Angesicht. Vom Angesicht des Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Du darfst Platz nehmen. Halleluja. Andreas macht das Pad rein im Hintergrund. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Schreib uns eine E-Mail, wenn du über Livestream zuschaust. Schreib uns eine E-Mail, wenn du gerade jetzt dein Wunder empfangen hast, wenn du gerade jetzt dein Wort empfangen hast. Schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Ja, wir bekommen hier. Bei mir funktioniert es nicht, aber der Andreas, glaube ich, der bekommt die Wunder-E-Mails. Halleluja. Preist den Herrn und dann können wir es direkt sehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Jesaja Kapitel 9. Vers 1 bis 5 möchte ich vorlesen. Da heißt es, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Das Volk, sag mal, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Halleluja. Weißt du, egal wie deine Situation heute Morgen vielleicht im Sichtbaren noch ist, auch du über Livestream, egal wie deine Umstände momentan sind, das Licht Gottes leuchtet bereits über dir. Halleluja. Seine Herrlichkeit ist bereits über dir aufgegangen. Halleluja. Wie am Anfang bei der Schöpfung, als es heißt, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe, aber der Geist Gottes, sag mal, aber der Geist Gottes, er brütete über den Wassern. Das heißt, seine Herrlichkeit, sein Licht, seine Fülle brütet bereits über deiner Situation, brütet bereits über deinen Umständen, brütet bereits über dein Problem. Es ist bereits am Brüten. Ich sag dir, der Geist Gottes ist am Brüten in Deutschland wie nie zuvor. Amen. Gerade in diesen Zeiten, er ist am Brüten mit seiner Herrlichkeit, oh, mit seinem Licht, das Volk, das im Finstern saß. Du könntest frei übersetzt, moderne Übersetzung des Jahres 2021. Das Volk, das im Lockdown lebt, sieht ein großes Licht. Und es ist nicht in erster Linie die Impfung, sondern es ist der Herr. Es ist sein Licht, es ist seine Herrlichkeit, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Gott hat etwas Mächtiges vorbereitet heute Morgen für dich. Gott hat etwas Mächtiges vorbereitet in deinem Leben. Sein Geist brütet über dir. Sag's mal zu irgendjemandem in deiner Nähe. Sein Geist brütet über dir. Und er spricht weiter und er sagt, du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie beim Verteilen der Beute. Also du musst dir das so bewusst machen, danke, du musst dir das so bewusst machen, die Freude in der Ernte und die Freude beim Verteilen der Beute, das war ungefähr die größte Freude, die man sich in der damaligen Gesellschaft vorstellen konnte. Weil die Gesellschaft war eine agrarische Gesellschaft, sie lebte vom Ackerbau und von der Viehzucht und so weiter. Deswegen die größte Freude, die Menschen haben konnten, war in der Ernte. Und wenn es Krieg gab, dann war die größte Freude die, wenn der Krieg vorbei war und die Beute verteilt wurde. Amen. Mit anderen Worten, er spricht hier tatsächlich von der größten Freude, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie beim Verteilen der Beute. Und dann heißt es weiter, denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Amen. Was bewirkt die Freude? Die Freude hier bei uns im Neuen Bund ist die Freude, dass das Joch der Krankheit zerbrochen ist, das Joch der Gebundenheit zerbrochen ist, das Joch der Angst zerbrochen ist, das Joch der Knechtschaft zerbrochen ist, das Joch der Unfreiheit zerbrochen ist. Halleluja, du machst die Freude groß, du machst den Jubel groß, wie man sich freut beim Verteilen der Beute. Halleluja. Freiheit von Quälgeistern, Freiheit von Abhängigkeiten, Freiheit von Mustern der Sünde in deinem Leben. Du machst die Freude groß. Weißt du, du kannst dich freuen, du kannst dich sogar prophetisch freuen, du kannst dich im Glauben freuen, weil heute ist der Tag deiner Befreiung. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt kommt noch was Starkes. Es ist nämlich, denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Ja, im Neuen Bund musst du immer den Alten Bund, wenn es so um kriegerische Dinge geht, musst du es immer im Geist lesen, also symbolisch lesen. Das heißt, es geht hier darum, dass die Gewalttätigkeit des Feindes, wo er gewalttätig gegen dich gekommen ist. Zum Beispiel, weißt du, Krebs ist eine Krankheit, die gewalttätig ist. Es ist eine aggressive Krankheit. Es ist ein gewalttätiger Angriff des Feindes. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Stiefel, der dröhnend einherstampft, der Mantel, der in Blut gewälzt war, der fällt dem Brand anheim. Der aggressive Angriff des Feindes ist zurückgeschlagen. Die aggressive Power des Teufels ist besiegt. Halleluja, du gehst im Sieg. Er macht den Jubel groß. Oh, Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Die Spuren von Lieblosigkeit, wo du lieblos behandelt wurdest oder selber in Lieblosigkeit gegangen bist und deswegen einfach Spuren in deiner Seele noch sind, Spuren von Gewalttätigkeit. Ja, nicht nur körperlicher Gewalttätigkeit, auch seelischer, psychischer Gewalttätigkeit. Diese Spuren, sagt er, fallen dem Brand anheim. Was heißt es, sie fallen dem Brand anheim? Sie fallen dem Feuer des Heiligen Geistes anheim. Amen. Halleluja. Das Feuer des Heiligen Geistes verzehrt diese Dinge. Und jetzt kommt neues Leben. Jetzt kommt neues Licht. Das Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein großes Licht. Sie freuen sich, wie man sich freut in der Ernte. Sie jubeln wie beim Verteilen der Beute. Halleluja. Oh, preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Hier ist gerade eine E-Mail reingekommen. Ich sehe es hier gerade beim über Livestream. Schreibt jemand, ich habe gerade eher durch Zufall in euren Livestream geschaut, aber God is moving. Ich bin diejenige, die den Zahlencode 3698 hat, was ich vorher hatte. Halleluja, Halleluja. Wenn ich jetzt sage, wofür der Code ist, muss ich beten, dass niemand meine Karte nimmt. Halleluja. Und dann schreibt sie noch ihren Namen und sie sagt, ja, ich bin wirklich am Beten, dass ein finanzielles Wunder geschieht. Und dann schreibt sie, was in Bezug auf ihre Wohnung und so weiter. Ich bin total geflasht von dem Timing, welches Gott hat. Ich bin sozusagen aus der Dusche in den Livestream gehüpft und dann kommt das Wort von Pastor Georg. So wunderbar. Ich glaube dem total und nehme es wie Sterntaler in Empfang. Ich liebe euch. Halleluja. Preist den Herrn. Das war vorher das Wort mit dem PIN-Code 3698. Das finanzielle Wunder. Ja, Ines, empfang dein finanzielles Wunder. Gerade jetzt, da wo du bist. Halleluja. Wenn du jetzt gerade wieder unter der Dusche bist, dann empfängst du es dort. Aber, wo auch immer. In Jesu Namen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Also, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Und jetzt kommt es, denn, sag mal denn. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Er lag in einer kleinen Krippe, an Weihnachten haben wir davon gesprochen. Er lag in einer kleinen Krippe, aber er sagt hier weiter, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Amen. Die Herrschaft ruht auf der Schulter dessen, der in der Krippe geboren war als ein kleines Kind. Jetzt ruht die Herrschaft auf seiner Schulter. Jetzt ruht die ganze Macht Gottes auf ihm. Und jetzt hat er, und jetzt pass gut auf, jetzt hat er diese seine Macht an uns, seine Kinder, delegiert. Amen. Das ist der neue Bund. Amen. Das ist nicht der alte Bund, das ist der neue Bund. Im neuen Bund sagt Jesus Matthäus 28, 18, er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Ja, und dann sagt er, so geht nun hin. Amen. Halleluja. Und er sagt damit, geht nun hin in dieser meiner Macht. Er sagt, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Halleluja. Sieh, ich habe euch Autorität, Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde und ich habe euch die Autorität gegeben, auf alle Kraft des Feindes zu treten. Das heißt, da ist kein Spielraum für irgendetwas weniger. Verstehst du? Weil manche Christen haben so die Tendenz zu sagen, ja, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, aber mir ja nicht. Aber weißt du, wenn er sagt, mir ist gegeben alle Macht und wenn er dir dann sagt, ich habe euch Autorität gegeben und Vollmacht gegeben, auf alle Kraft des Feindes zu treten, dann heißt es, dass dieselbe Macht, dieselbe Kraft, weil alle ist alle, auf dir ist. Amen. Alles ist alles, oder? Alles ist alles abzüglich nichts. Das ist immer meine Rechnung. Ja, das kannst du ausrechnen, ja, wenn du es mathematisch willst. Alles gleich alles minus nichts. Alles minus nichts ist wieder alles. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, deswegen hat Jesus gesagt, Johannes 14, 12, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus, weil ich zum Vater gehe. Diese Allmacht Gottes, diese Allmacht seiner Herrlichkeit kommt auf uns. Halleluja. Durch, wodurch? Durch Glauben an das Evangelium. Amen. Er wurde zum Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit Gottes, damit wir Gottes Söhne würden innerhalb der Herrlichkeit Gottes. Amen. Er wurde zu einem kleinen Kind in der Krippe, damit wir, nachdem er alle Macht im Himmel und auf Erden wieder in Empfang genommen hat, damit wir mit dieser selben Macht und Kraft angetan werden könnten. Obwohl wir eigentlich nur einfache Menschen sind. Obwohl wir eigentlich eher wie das Kind in der Krippe sind. als wie der allmächtige Gott. Amen. Aber das ist das Wunder des Evangeliums. Das ist das Wunder der Liebe Gottes. Das ist das Wunder der Liebe des Vaters. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Weißt du, dass er aus dir, dem armseligen Wurm, außerhalb der Herrlichkeit Gottes, einen mächtigen Sohn innerhalb der Herrlichkeit Gottes gemacht hat. Dass er aus dir, der du fern warst, jemand gemacht hat, der in eins ist mit ihm und jetzt in seinem Namen regiert und herrscht, hier auf der Erde, ein Stellvertreter Gottes hier auf der Erde. Amen. So sind wir nun, sagt Paulus, Gesandte an Christi Stadt, an seiner Stelle. Jesus hat gesagt, Johannes 16, 23, bittet in meinem Namen, was heißt das? An meiner Stelle. Bittet an meiner Stadt, bittet an meiner Stelle, in meiner Vollmacht, in meiner Autorität und es wird euch werden. Sag zu irgendjemand deiner Nähe, es wird dir werden. Halleluja. Er hat gesagt, wer zu diesem Berg sprechen wird, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Weißt du, das ist die Power seiner Vollmacht, die er auf deine Worte gelegt hat, weil du anstatt seiner handelst, anstatt seiner sprichst. Du sprichst in seinem Namen. Und in seinem Namen heißt auch in seinem Wesen, in Einheit mit ihm, in seinem Charakter, in dem oder in der Funktion auch dessen, was er ist. Amen. Also lesen wir mal weiter. Halleluja, Jesaja 6, 9, Vers 6. Ja, weil da kommt nämlich der Name. Das heißt hier nämlich, du findest hier, was sein Name bedeutet. Einige Aussagen darüber. Das heißt nämlich, und man nennt seinen Namen, also den Namen dessen, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht. Man nennt seinen Namen den Wunderrat oder eigentlich wörtlich ausgedrückt den Planer des Wunders. Sag mal, Planer des Wunders. Und man nennt seinen Namen den starken Gott. In der alten Luther-Übersetzung heißt es den Kraftheld. Das liebe ich. Den Kraftheld. Sag mal Kraftheld. Also der Held der Kraft Gottes. Jesus ist der Held der Kraft Gottes. Was kennzeichnet einen Helden? Ein Held geht immer als Sieger vom Platz. Amen. Und Jesus ist der Held der Kraft Gottes. Das heißt, die Kraft, die in ihm ist, die Kraft, die in ihm freigesetzt wird, in seinem Namen freigesetzt wird, die Kraft, die du freisetzt, wenn du in seinem Namen sprichst, ist die Kraft, die immer den Sieg behält. Ist die Kraft, die immer die Oberhand behält. Es ist die Kraft, die immer das Feld behält. Es ist die Kraft, die dich stehen lässt, wenn alle anderen fallen. Es ist die Kraft, die dich stark sein lässt, wenn alle anderen schwach werden. Es ist die Kraft, die dich kühn sein lässt, wenn deine Seele schreit und sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und was auch immer, es ist die Kraft, die den Müden neue Kraft gibt. Es ist die Kraft, wo der Schwache sagt, ich bin stark. Halleluja. Es ist der Kraftheld. Der Held der Kraft. Der Vater der Ewigkeit und der Fürst des Friedens. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Weißt du, heute ist ein Gottesdienst, in dem wir ganz besonders den Wundern Gottes Raum machen wollen. Amen. Und weißt du, mein Ziel heute Morgen ist nicht nur, dass möglichst viele Menschen hier und über Livestream Wunder empfangen heute Morgen, sondern mein Ziel heute Morgen ist, dass jeder hier und jeder über Livestream aktiviert wird in dieser Wunderwirksamkeit, in dieser Wunderkraft und dass du hingehst und dass du in seinem Namen sprichst und in seinem Namen handelst, an seiner Stelle handelst und dass du es damit selber zu einem Wunderwirker wirst, weil er der Planer des Wunders ist. Halleluja. Lies nach in der Elberfelder die Fußnote. Planer des Wunders. Das ist wunderbar. Weißt du, wir haben einen Herrn, der Planer des Wunders ist. Das heißt, all die Wunder, die heute Morgen hier empfangen werden, die hat er schon längst geplant. Sagt jemand, ja, hoffentlich hat er mein Wunder auch geplant. Mach dir keine Sorgen. Das ist kein Problem, verstehst du? Er hat alles geplant. Er ist der allmächtige Gott, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der einzige Punkt ist der, bist du bereit, dir dein Wunder abzuholen? Bist du bereit, deine Position einzunehmen im Wunderwirker? Bist du bereit zu sagen, jawohl, hey, das ist für mich, ja, die Wunderkraft Gottes ist für mich, das ist nicht nur irgendwie ein Zufall, dass er irgendwo mal ein Wunder runterfallen lässt vom Himmel, der Herr, ja, wenn jemand Glück hat oder wenn jemand brav war, dann fällt vielleicht ein Wunder vom Himmel runter. Nein, das ist nicht irgendwie beliebig, sondern die Wunder kommen dahin. Ich habe bei mir im Zimmer oben im Büro stand eine lange Zeit so eine Postkarte, da steht dran drauf, Wunder kommen zu denen, die an sie glauben. Amen. Die sie erwarten, die sie ergreifen. Ja, du sagst, ich kann sie mir aber nicht vorstellen in meinem Verstand. Mein Verstand kann sie keine Wunder vorstellen. Ich sage dir ehrlich, mein Verstand kann sie auch keine Wunder vorstellen. Es geht auch nicht um deinen Verstand, es geht auch nicht darum, dass du dir irgendwas vorstellen kannst in deinem Verstand, sondern es geht darum, dass wir das Wort Gottes ergreifen und dass wir unserem Verstand sagen, hey, Verstand ordnet dich unter, wir glauben dem Wort Gottes, wir glauben dem, was Gott sagt, wir sind Geist, wir sind nicht Verstand, wir sind geistliche Wesen und unser Geist weiß, was auf dem Herzen Gottes ist. Amen. Weißt du, das griechische Wort für Wunder wirken, das ist ja eine der geistlichen Gaben, von denen in 1. Korinther 12, Vers 10 die Rede ist, Wunderwirken. Ich habe neulich in der Glory Life Schule auch darüber gelehrt. Wunderwirken ist eine der geistlichen Gaben, die von denen Paulus spricht. Und dieses griechische Wort, das da steht bei den Gaben der Wunderwirkungen, ist griechische Wort, kann wörtlich übersetzt werden oder genau übersetzt werden mit folgendem Ausdruck, nämlich Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, es geht um Kraftaktivität sozusagen. Es geht um Kraftbetätigung. Wir treten ein in die Wunderwirksamkeit Gottes, indem wir uns gemeinsam mit dem Planer des Wunders betätigen und so zum Kanal werden für die Wunder Gottes. Wenn du dich nicht betätigst, passiert nicht viel. Verstehst du? Das ist der Punkt. Und jetzt sagst du, ja, Hilfe, was muss ich tun, was muss ich machen? Manche kommen dann sofort irgendwelche religiösen Vorstellungen und sagen, ja, okay, das sagst du jetzt bestimmt, weil du möchtest, dass wir unsere Fastenzeit noch um 2 Wochen verlängern oder was auch immer. Oder ich muss einfach mehr beten oder ich muss dieses oder jenes machen. Weißt du, nein, der Punkt ist der, er ist der Planer der Wunder. Und dieser Planer der Wunder ist ständig, was ist sein Wesen? Ist ständig, weißt du, er hat für jede Situation, in der ein Wunder benötigt wird, hat er einen Plan. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass wir uns einklinken in diesen Plan Gottes. Anstatt, dass wir uns mit dem Sichtbaren beschäftigen und mit den natürlichen Möglichkeiten nur, ich meine, die ja auch durchaus gegeben sind, auch von Gott, auch medizinische Hilfe und all diese Dinge, Medikamente und so weiter, alles gut. Aber weißt du, wir haben einen Planer des Wunders. Das heißt, wir haben einen, der noch auf einer höheren Ebene arbeitet. Amen. Und er möchte mit dir zusammenarbeiten. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, er möchte mit dir zusammenarbeiten. Halleluja. Und weißt du, Jesus, als er hier über diese Erde ging, er hat uns ganz konkret vorgemacht, wie das aussieht, weil er hat nämlich mit dem Vater zusammengearbeitet, als er hier über diese Erde ging, und er hat Wunder gewirkt in Zusammenarbeit mit dem Vater. Amen. Und er hat gesagt, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Oder wörtlich, Johannes 5, Vers 19, ist der Bibelvers, Johannes 5, 19, kannst du dir notieren, das ist ein Schlüsselbibelvers, wirklich fürs Wunderwirken auch. Ja, weil er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, also in dem Fall er, und das gilt aber auch für uns als Söhne, weil wir sind alle Söhne in Christus, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Also das war das Leben von Jesus. Jesus hat so gelebt. Er wurde konfrontiert mit einem Umstand. Er wurde konfrontiert mit einer Situation. Also hat er innerlich, weißt du, da musste er nicht mal die Augen schließen, sondern er hat einfach in seinen Geist hineingeschaut und er hat einfach geschaut im Geist, was tut der Vater? Was will der Vater wirken? Wie will der Vater handeln? Und das, was er ihn hat tun sehen, das, was er im Geist gesehen hat, das hat er getan. Und die Konsequenz sind all diese Wunder, von denen du in der Bibel liest. Und die Apostel, die ihm nachgefolgt sind, sie haben das Gleiche gemacht. Sie haben genau dasselbe gemacht. Sie haben einfach geschaut, was tut Jesus und der Vater. Ja, Jesus war auferstanden, der Heilige Geist war in ihnen. Damit hatten sie den Zugang zu dem, was Gott tut, zum Wunderwirker. Und sie haben innerlich, sie wurden mit einer Situation konfrontiert und sofort ist ihr Geist angesprungen. Zum Beispiel als Petrus an der schönen Pforte stand, ja, und der Lahme da saß und bettelte und ihm die Hand entgegenstreckte, um etwas Geld zu bekommen. Da hat Petrus, davon bin ich überzeugt, innerlich etwas gesehen. Er hat nämlich gesehen, hey, Der Vater, ich sehe, wie der Vater oder ich sehe, wie Jesus diesen Lahmen aufrichtet und wie dieser Lahme wieder zu laufen beginnt. Und deswegen hat er zu ihm gesprochen, hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht dabei, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, im Namen des Planers des Wunders, im Namen dessen, der dein Wunder schon von langer Hand geplant hat. Im Namen dieses Wunderwirkers, steh auf. Und geh umher. Und ich sag dir, wenn er dabei stehen geblieben wäre, wäre gar nichts passiert. Er musste tun, was er Jesus tun sah. Und was sah er ihn tun? Die Hand nehmen und aufrichten. Und in dem Moment, als er ihn aufrichtete, merkte der Lahme, oh, meine Beine werden ja stark. Halleluja, da ist Kraft drin. Oh, ich kann mich ja wieder bewegen. Und dann fing er an zu hüpfen und zu springen und zu loben und zu preisen. Das haben wir auch alles schon erlebt. Halleluja. Und vielleicht ist auch heute Morgen wieder so ein Wunder im Angebot. Ich meine immer, je nachdem, was gebraucht wird halt. Halleluja. Amen. Streck dich aus. Halleluja. Der Wunderwirker ist in jedem Einzelnen, der ihm glaubt, der seinem Evangelium glaubt. Weißt du, du musst etwas erkennen. Wunderwirken. Sag mal Wunderwirken. Wunderwirken ist für jeden Gläubigen. Das müssen wir mal ein für alle mal festhalten. Ja? Markus 16, Vers 17 heißt es, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Nicht denen folgen, die ein bestimmtes Amt haben. Nicht denen folgen, die 3 Jahre lang in der Wüste waren und gefastet und gebetet haben. Nicht diejenigen, die 5 Jahre eine Bibelschulausbildung gemacht haben oder Theologie studiert haben, sondern denen, die glauben. Sag mal zu deinem Nachbarn, bist du so ein Gläubiger? Für jeden Gläubigen. Weißt du? Und es sind eigentlich 4 Dinge wichtig, damit du in Wunderwirksamkeit aktiv werden kannst. Das erste ist, du musst erkennen, dass es für dich ist. Weißt du, du musst dir Folgendes bewusst machen. Du musst dir sagen, okay, wenn Jesus Wunder gewirkt hat, ja. Wenn die Apostel und die ersten Jünger in der Bibel Wunder gewirkt haben, wenn seit der Zeit der Bibel über die Jahrhunderte immer wieder die Gläubigen Wunder gewirkt haben, und es gibt ja durch die ganze Kirchengeschichte Zeugnisse, und natürlich gibt es von den letzten Jahrzehnten besonders viele Berichte von Wunderwirksamkeiten. Und natürlich nimmt es zum Ende der Zeit zu, weil das ist, was das Wort Gottes sagt, dass am Ende der Zeit die Wiederherstellung aller Dinge passiert. Das heißt, natürlich nimmt die letzten Jahre, nimmt die Zahl der Wunder, die bezeugt werden, auch auf der ganzen Welt durch die Gläubigen, nimmt natürlich massiv zu. Und ich sage dir, es wird noch weiter zunehmen. Amen. Ich meine, ich stelle mal einfach so eine Frage. Wie von euch haben schon mal ein Wunder oder wurden schon mal in irgendeiner Form Zeuge eines Wunders? Zeuge eines Wunders, okay. Das sind eigentlich alle hier, wenn ich so richtig sehe. Also ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber so im Wesentlichen. Im Wesentlichen wurde alle schon mal Zeuge eines Wunders. Das heißt, du hast, selbst wenn du selber noch kein Wunder gewirkt hast, aber viele von denen haben sicher auch selber ein Wunder gewirkt schon, selbst wenn du selber keins gewirkt hast, hast du gesehen, dass durch jemand anders Gott ein Wunder getan hat, richtig? Amen. So, was ist die Konsequenz? Wenn Jesus Wunder gewirkt hat, mein Herr, so wie er ist, bin ich in dieser Welt. Wenn die Apostel, die Diakone, die Urgemeinde Christen, die Jünger Wunder gewirkt haben, weil sie geglaubt haben, so wie er ist, so bin ich in dieser Welt. Wenn ich selber in meinen Lebzeiten erlebt habe, dass Wunder passiert sind durch andere Christen, die auch nicht besser sind als ich oder so, sondern einfach nur eben Jesus glauben. Wenn ich das erlebt habe, wenn es andere gibt, die in Wunderwirksamkeit wirken, dann konsequent, Pfeil hier, daraus folgt, ich bin auch dazu bestimmt. Amen. Es ist für mich. Das ist die Erkenntnis, die brauchst du. Amen. Solange du der Lüge glaubst, das ist für alle anderen, nur nicht für mich. Solange bist du draußen. Aber wenn du erkennst, hey, wenn Jesus es getan hat, wenn die Apostel es getan haben, wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass die, die an Jesus glauben, es alle tun werden. Wenn ich Leute kenne, zu meinen Lebzeiten, in meiner Zeit, die in Wundern wirken, dann ist es auch für mich. Und damit hast du es erkannt. Sag mal, ich habe es erkannt. Das ist der erste Punkt. Der erste Punkt zum Wunderwirken ist, dass du erkennst, dass du dazu bestimmt bist. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist, du streckst dich aus. Amen. Du sagst, okay, wenn das so ist, dann will ich das erleben. Amen. Streck dich mal aus, da auch im Livestream. Wenn es so ist, dann will ich es auch erleben. Dann will ich die Wunderkraft Gottes in meinem Leben erleben. Dann will ich tatsächlich Wunder wirken. Das heißt, du streckst dich aus, ist die automatische Konsequenz. Ich meine, weil wer will das nicht im Endeffekt? Ist ja schon attraktiv, oder? Wunder wirken finde ich attraktiv. Finde ich eine tolle Sache. Ich meine, weißt du, es ist genial, wenn du solche Zeugnisse bekommst, wie gerade hier da über Livestream, jawohl, es war genau dieser PIN-Code, den du hattest. Oder wenn Menschen dir Zeugnis geben, da bin ich geheilt worden von dem oder von dieser Sache. Da, jetzt ist der Krebs weg, der mich gequält hat. Jetzt ist plötzlich der Tumor verschwunden. Jetzt sind die Migräneattacken weg. Oder jetzt ist die Hashimoto-Erkrankung weg. Oder jetzt sind meine Knochen wieder in der richtigen Position, wo sie vorher in der Fall waren. Ich meine, das ist cool. Oder? Sag mal, das ist cool. Ich finde es cool. Und deswegen strecke ich mich aus. Und das Dritte ist, ich ergreife es. Ich sage, danke Herr, es ist für mich, ich ergreife es. Ich trete ein in diesen Bereich des Wunderwirkens. Heute Morgen trete ich ein in diesen Bereich des Wunderwirkens. Heute Morgen werde ich ein Teil einer Wunderexplosion in Deutschland, in Österreich, der Schweiz, in Europa, in Amerika, überall in den Nationen, wo immer jetzt Söhne und Töchter zuhören. Ich werde zu einem Teil der Wunderexplosion. Halleluja. Und der immer mehr zunehmenden Wunderkraft Gottes auf diesem Planeten, je näher die Wiederkunft von Jesus rückt. Und dann der vierte Punkt ist, du musst es aktivieren. Das heißt, du musst abspringen und dich betätigen. Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das ist der zweite Punkt. Sag mal, Betätigung. Halleluja. Das heißt, es geht darum, dass du dich aktivieren lässt darin, mit dem Planer des Wunders, mit Jesus zusammenzuarbeiten. Wie von euch wollen das? Zusammenarbeiten mit Jesus. Wie von euch wollen so spannende Dinge erleben, wie Jesus zum Beispiel, als er den Blinden geheilt hat, ja, den Blindgeborenen in Johannes Kapitel 9, glaube ich, ist es, ja, wo er ihm diesen Brei auf die Augen geschmiert hat. Halleluja. Und ihn dann sich im Teich hat waschen lassen. Also, manche sagen, ja, warum hat Jesus das genau so gemacht, wie es da geschrieben steht? Ja? Muss ich das auch so machen? Dann kriegen sie schon Angst, vor allen Dingen in Zeiten von Corona. Ich meine, wenn du da genau nachliest, was Jesus gemacht hat, das ist schon heftig, ne? Er sagt, als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa. Was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. In Zeiten von Corona, undenkbar. Speichel auf die Augen. Da kommt das Gesundheitsamt und sagt, bevor der überhaupt im Teich war, hat er schon Corona. Jesus hat öfters so Sachen gemacht, als er den Taubsturm geheilt hat, da hat er ihm sogar auf die Zunge gespuckt. Stell dir das mal vor. Ich glaube nicht, dass von irgendjemand heute hier der Glaube dadurch aufgebaut werden würde, wenn ich ihm jetzt auf die Zunge spucken würde. Ich glaube nicht, dass es dir das erleichtern würde, dein Wunder zu empfangen, ehrlich gesagt. Ja, sagst du, ja, aber Jesus hat es so gemacht, dann muss ich es doch auch so machen. Achtung! Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Das heißt, wonach ist Jesus gegangen? Er ist nach der inneren Sicht, man könnte auch sagen, nach der inneren Vorstellung, nach dem, was er innerlich gesehen hat, gegangen, was er in dem Moment gesehen hat, als er mit dieser Situation konfrontiert war. Und das hat er gemacht. Und weißt du, was er damals gemacht hat? Hat damals auch großen Sinn gemacht, auch für die Leute übrigens. Die hatten noch keine Angst vor Corona zum Beispiel. Das ist mal der eine Punkt. Aber die andere Sache ist die, zum Beispiel bei den Blinden mit dem Teig, ja, es war eine absolut gängige Sache, wenn Leute mit Augenproblemen zu tun hatten oder auch gar blind waren oder so und sie gingen damals zu einem Arzt, ja, ich meine, die gab es ja damals auch schon, die Ärzte, die hatten halt ein bisschen andere Methoden als die Ärzte heute, aber eine wichtige Methode, einfach, was oft gemacht wurde, war einfach, die Ärzte haben irgendeine Salbe oder irgendeine Mischung angerührt und irgendeinen Brei angerührt und dann haben sie diesen Brei einfach auf die Augen des Kranken draufgeschmiert und gesagt, mach deine Augen zu, Brei drauf, das wird jetzt heilen. Und es war die gängige Vorstellung, da hast du wieder das Wort Vorstellung, die gängige Vorstellung der Menschen war damals, ja, auf diese Weise kann man geheilt werden. Das heißt, was machte Jesus eigentlich? Jesus hörte auf das, was der Vater tat und der Vater wiederum hörte auch auf das, was bei den Menschen die Vorstellungen waren. Amen. Ja, ich meine, es ist ganz spannend hier mit dem Blindgeborenen. Ich habe es neulich in der Glory Life Schule auch gelehrt. Der Speichel, das ist ja auch kein Zufall, dass Jesus den Speichel benutzt zum Beispiel, weil der Speichel war damals, das griechische Wort und auch das hebräische Wort für Speichel ist ein ganz, ganz verwandtes Wort oder so ganz ähnlich, die gleiche Wurzel wie das Wort für Lebensatem, Lebensenergie, ja. Der Lebensatem, den Gott am Anfang in den Menschen hineingeblasen hat, als er sagte, der Mensch soll eine lebendige Seele werden. Das ist das ganz ähnliche Wort, das ist die gleiche Wurzel vom Wortstamm her. Das heißt, wenn damals die Menschen haben damals mit Speichel was ganz anderes verbunden. Heutzutage verbinden die Menschen mit Speichel Viren, Bakterien und so weiter. Damals haben die Menschen mit Speichel Lebensenergie, Lebensatem verbunden. Und Jesus hat praktisch sozusagen seinen göttlichen, ich meine, Jesus hatte ja göttliche DNA, weil er war gezeugt vom Vater. Das heißt, er hat den Speichel, er hat den Lebensatem, den göttlichen Lebensatem genommen und hat ihn mit dem Staub von der Erde vermischt. Und der Staub, wofür steht der in der Bibel? Für den Menschen natürlich, weil der Mensch wurde aus Staub gemacht. Das heißt, er hat praktisch eine Mischung gemacht aus göttlicher Lebenspower und menschlichem Staub. Und das hat er dem Kranken draufgeschmiert und dann hat er gesagt, geh hin und wasch dich im Teich, der heißt Gesandter. So hieß nämlich der Teich. Und wer war der Gesandte? Er selber. Amen. Das heißt, er hat gesagt, hey, ich mache eine Mischung aus meinem Lebensatem, aus göttlichem Lebensatem, dem Staub, der Substanz, aus der du gemacht bist. Und dann gehst du in den Teich und wäschst dich in dem Wasser des Teiches, der Gesandter heißt. Macht Sinn, ne? Amen. Aber macht wenig Sinn, wenn du das nachmachst. Amen. Macht damals absolut Sinn. Aber weißt du, was Menschen verbinden mit bestimmten Betätigungen zur damaligen Zeit, ist nicht unbedingt das Gleiche, was Menschen verbinden mit Betätigungen zur heutigen Zeit. Heute werden Augenkrankheiten anders behandelt wie damals. Heute werden Ohrenkrankheiten anders behandelt wie damals. Heute hat man andere Erkenntnisse. Menschen haben andere Vorstellungen von dem auch, wie Heilung geschieht. Aber weißt du, ich glaube, in dem Moment, wo wir im Namen Jesus eintreten in den Dienst der Wunderwirkung und der Heilung, treten wir ein in sein Wesen und in seine Charaktereigenschaft von Ich bin der Herr, dein Arzt. Amen. Er hat gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ja, das ist die Offenbarung Gottes schon zur Zeit von Mose. Ich bin Jahwe Rapha. Ich bin der Gott, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Amen. Jesus ist unser Arzt. Jesus von Nazareth. Wie Gott ihn mit Heiligen Geist gesalbt, mit Kraft gesalbt hat, der umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Mit anderen Worten, Jesus ging umher sozusagen wie ein Arzt der Leute. Er war kein Arzt und das darf man auch nie verwechseln. Verstehst du, du bist auch kein Arzt. Ja? Nicht, dass da noch jemand kommt und sagt dann hinterher zu dir, ja, du hast ohne Lizenz hier Kranke geheilt oder irgendwas. Nein, wir sind keine Ärzte, sondern wir tun, was wir den Vater und was wir Jesus tun sehen. Aber dieser Vater und dieser Jesus ist der Herr, der Arzt der Menschen. Amen. Und der hat einen Plan für das Wunder, das sie brauchen. Er ist nämlich der Planer des Wunders. Das heißt, er hat einen genauen Plan. Und in diesen Plan trittst du ein. Und wie passiert es? Ganz einfach. Indem du in dem Moment deine innere Führung, deine innere Sicht, die Vorstellung, die du innerlich bekommst, in dem Moment, wo du mit der Situation konfrontiert bist, in dem Moment, wo du dich mit dieser Vorstellung verbindest, trittst du ein in die Wunderwirksamkeit. Und du tust, was du den Vater tun siehst. Und das ist die Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringt. Amen. Wir haben das jetzt neulich in der Glory Life Schule, haben wir das schon praktiziert. Und es war stark. Hinterher kam jemand zu mir, hat mir ein Zeugnis gegeben und sagte mir, das war so stark, weil er hat ein Wunder gebraucht für ich glaube, es war der Rückenbereich, wo er starke Schmerzen und Probleme hatte. Und er sagte, du hast uns da angeleitet und derjenige, der mir gedient hat, hat sich, genau wie du es angeleitet hast, hat sich leiten lassen vom Heiligen Geist, ist einfach auf diese innere Sicht eingegangen, diese innere Vorstellung, die er hatte, um mir mein Wunder sozusagen zu bringen, ja, im Namen Jesus. Er hat an seiner Stelle gehandelt und er sagte, das Interessante war, als er begonnen hat zu beten, hatte ich auch eine innere Vorstellung, wo ich gesehen habe, wie ich geheilt werde. Und das Interessante war, ohne dass sie darüber gesprochen hatten, hat der ihm gedient hat, genau das gemacht, was der Kranke selber gesehen hatte. Verstehst du? Genau die Vorstellung dessen, der gedient hat, kam zusammen mit der Vorstellung dessen, der geheilt wurde. Und in dem Moment hat er sein Wunder empfangen und er sagte, Halleluja, ich bin frei. Preist den Herrn, ist das nicht stark? Amen. Weißt du, ja, gebt mir Jesus die Ehre. Weißt du, manche Christen haben Angst, sich von ihrer Vorstellung leiten zu lassen. Oder, weißt du, ja, sie sagen dann auch schon mal gar nicht Vorstellung, sie sagen innere Sicht, ja. Innere Sicht, das klingt schon besser, das klingt schon geistlicher irgendwie, innere Sicht. Aber weißt du, letztendlich ist es nichts anderes, als dass Gott tatsächlich unser Vorstellungsvermögen gebraucht, übernimmt sozusagen, um etwas hervorzubringen. Halleluja. Seid ihr da dabei? Amen. Weißt du, Gott hat uns nicht umsonst die Fähigkeit gegeben, uns etwas vorzustellen. Wie viele von euch können jetzt, wenn ich sage, schließ deine Augen und stell dir vor, dass draußen vom Gemeindezentrum ein rosaroter Elefant vorbeiläuft? Wie viele von euch können das sehen? Hast du eine Sicht? Jetzt hast du eine Sicht innerlich vom rosaroten Elefanten, der die Straße entlang läuft. Außer du bist rebellisch und sagst, nein, ich stelle mir das jetzt nicht vor. Aber ansonsten hast du die Fähigkeit, dir das vorzustellen. Du sagst jetzt, ja, warum soll ich mir einen rosa-roten Elefanten vorstellen? Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Um dir Freude zu machen. Ich hätte auch sagen können, stell dir einen türkis-blau karierten Elefanten vor. Jetzt kannst du es dir wieder vorstellen. Weißt du, du hast eine Fähigkeit, innerlich Dinge zu sehen, die du mit deinen äußeren Augen nicht siehst, richtig? Amen. Sag mal, ich habe ein Vorstellungsvermögen. Manche Christen haben jetzt die irrige Vorstellung, dass es gefährlich ist. Ist schon wieder eine Vorstellung, ja. Sie haben diese irrige Vorstellung, dass es gefährlich ist, sich auf diese Vorstellung zu verlassen. Weil sie sagen, oh, dann endet man am Ende noch in irgendwelchen eigenen Fantasien, in irgendwelchen Fantasiereisen, dann macht man nur noch komische Dinge und so weiter, weil man dann sich irgendwelche Sachen immer nur vorstellt und das kommt ja dann gar nicht von Gott, sondern das kommt dann aus der Seele oder gar vom Teufel oder wo auch immer her. Weißt du, der Punkt ist der, Gott hat uns mit Vorstellungsvermögen geschaffen. Amen. Und dieses Vorstellungsvermögen kannst du jetzt gebrauchen lassen vom Teufel, wenn du willst. Du kannst es einfach zu deiner eigenen Erbauung, jetzt so wie mit dem rosa-roten Elefanten zum Beispiel, gebrauchen. Ja? Oder aber du kannst eben auch sagen, Herr, ich gebe dir mein Vorstellungsvermögen, ich unterordne dir mein Vorstellungsvermögen, Heiliger Geist, übernimm du mein Vorstellungsvermögen, gib du mir eine göttliche Sicht dessen, was du geplant hast, gib du mir eine göttliche Sicht der Wunder, die du geplant hast, lass mich sehen, was du tust. Und jetzt sagst du, woher weiß ich dann, dass es dann auch wirklich der Heilige Geist ist? Ganz einfach, weil es die Bibel so sagt. Weil die Bibel sagt, wenn du den Vater bittest um den Heiligen Geist, wenn du dich also dem Heiligen Geist hingibst, dem Heiligen Geist unterordnest, dich Jesus unterordnest, dann wird er nicht dir einfach so trickreich nebendran irgendwie einen teuflischen Geist reinschießen. Und dann wirst du auch nicht von deiner Seele übernommen sein, weil du hast ihn darum gebeten, vom Heiligen Geist übernommen zu sein. Und du glaubst sein Wort, jawohl, wenn ich mich ihm hingegeben habe, wenn ich mich ihm ausgeliefert habe, dann werde ich auch tatsächlich das sehen, was er tut und nicht das sehen, was in der Pizza steht, die ich gestern gegessen habe. Nein, die hast du nicht gegessen, hoffentlich, weil wir fasten gerade. Also, nicht, dass jemand denkt, ich habe keine gegessen. Halleluja. Okay. Also, weißt du, durch Jesus bist du angeschlossen an den Raum der Herrlichkeit Gottes. Durch Jesus bist du angeschlossen an den Raum der Wunderkraft Gottes. Durch Jesus bist du angeschlossen an das, was der Vater tut. Du bist angeschlossen an den Planer des Wunders. Wenn du dich also ihm hingibst, weißt du, dann wird nicht plötzlich ein anderer Geist dich übernehmen. Jesus hatte auch keine Angst über diese Erde. Er hatte keine Sorgen, weißt du, seiner inneren Vorstellung zu folgen. Er hätte ja auch sagen können, meine Güte, als der Blinde gerade unterwegs war zum Teich Siloa, hätte er ja auch denken können, oh meine Güte, was habe ich jetzt gemacht? Habe da in den Staub gespuckt, habe ihm den Brei auf die Augen geschmiert. Oh, am Ende war das meine eigene Vorstellung. Also Jesus hat seinem inneren Menschen, er hat seiner Verbindung zum Vater 100% vertraut. Und genau dazu ermutigt er dich, dieser inneren Verbindung, diesem inneren Draht, den du durch den Heiligen Geist, wenn du Jesus aufgenommen hast als dein Herrn und wenn du dich dem Heiligen Geist auslieferst, dass du dich diesem inneren Draht voll und ganz hingibst, dass du ihm voll und ganz vertraust, das ist, was er will. Und dann wird er durch dich heute und hier als der Herr, unser Arzt, wirksam werden. Und er wird dich so leiten, dass Menschen, die ein Wunder brauchen, ihr Wunder empfangen können. Amen. Nicht erschreckt rauslaufen, weil du ihn auf die Zunge gespuckt hast und dich anzeigen beim Gesundheitsamt oder so. Sondern, weil du das getan hast, was du den Vater tun sahst. Schau. Ist ganz interessant, so in den 80er Jahren gab es so Pioniere im Heilungsdienst, waren Charles und Francis Hunter. Ich weiß nicht, wer mal schon mal von Charles und Francis Hunter gehört hat, die sind inzwischen gestorben. Aber in den 80er Jahren waren sie Pioniere des Heilungsdienstes und Gott hat ihnen für bestimmte Dinge bestimmte Griffe gezeigt, die sie machen sollten. Und sie haben das andere auch gelehrt und wir haben das noch in der Bibelschule gelernt. Sie haben bestimmte Griffe gezeigt und ich lehre es übrigens auch. Ich zeige es auch in unserer Glory Life Schule, lehre ich auch diese Griffe. Ja, sie haben von Gott bestimmte Griffe gezeigt bekommen, um bestimmte Dinge im Bereich der Wirbelsäule und des Gehapparates zu heilen. Ja, um die Wunderkraft, um die Wunderwirksamkeit in bestimmte Bereiche des Rückens und des Gehapparats hineinzubringen. Und ich persönlich glaube, warum diese Griffe so gut funktionieren, und ich kann es dir gleich demonstrieren, warum diese Dinge so gut funktionieren, wie Gott sie ihnen gezeigt hat und wie sie heute immer noch von Millionen von Christen auf der Welt praktiziert werden, warum es so gut funktioniert, liegt einfach auch daran, weil das unserer Vorstellung, unserer heutigen modernen Vorstellung von Heilung im Gehapparat und in der Wirbelsäule und so weiter sehr nahe kommt, weil wir kennen zum Beispiel Chiropraktiker, wir kennen Orthopäden, die auch eben eben mit bestimmten Griffen vorgehen. Natürlich ist das überhaupt nicht das Gleiche. Das hat nichts mit einer orthopädischen Behandlung zu tun, hat auch nichts mit einer chiropraktischen Behandlung zu tun. Aber es ist wie ein symbolisches Nachvollziehen von bestimmten Vorstellungen. So wie Jesus bestimmte Vorstellungen symbolisch nachvollzogen hat, als er dem Blinden den die Salbe auf die Augen schmierte, so vollziehen wir dadurch symbolisch bestimmte Vorstellungen nach, die Menschen einfach davon haben, wie Heilung geschieht, zum Beispiel im Bewegungsapparat. Und das Gleiche kannst du für unterschiedliche Bereiche kannst du dir von Gott zeigen lassen. Und wenn du mit Menschen sprichst, die zum Beispiel jetzt ein Problem haben und die sagen, als Beispiel, ich habe total Schmerzen oder meine Bewegungsfähigkeit beim Gehen ist eingeschränkt zum Beispiel, ich habe da totale Schmerzen. Und du sprichst dann mit ihnen und du fragst sie dann und sagst, ja, woher kommt es und wie ist es und so weiter. Wenn du mit ihnen redest, dann merkst du schon auch ein Stück weit, was sie für eine Vorstellung haben, was ihr Problem ist. Und dann wird der Heilige Geist einspringen, der Planer des Wunders, und sagt, oh, genau dafür habe ich ein Wunder geplant. Und er wird dich genau das tun lassen, was du tun sollst, damit die Person ihr Wunder empfangen kann. Also das ist Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringt. Amen. Wie von euch sind bereit für Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringt? Halleluja. Halleluja. Ist heute Morgen jemand hier und du hast dich wirklich ausgestreckt nach Heilung? Du hast nicht nur erst seit kurzem, sondern schon seit längerer Zeit, wahrscheinlich schon seit einigen Jahren, 3 Jahre oder so, hast du schon eine Einschränkung einfach beim Gehen durch was auch immer, das kriegen wir gleich raus. Aber auf jeden Fall eine Einschränkung beim Gehen, also es hängt mit dem Bewegungsapparat zusammen. Und seit längerer Zeit hast du diese Einschränkungen. Und du hast dich wirklich ausgestreckt und hast gesagt, Herr, hilf mir. Zum einen hast du natürlich gesagt, Herr, hilf mir, dass es nicht schlimmer wird. Aber eigentlich hast du auch gesagt, Herr, hilf mir, dass dieses Problem beseitigt wird. Wer ist da? Wer ist da? Bei dir? Okay. Komm her, du mit dem Roten, ja? Halleluja. Preis den Herrn. Okay, ja, ich sehe es schon beim Laufen, ja? Okay, komm mal her. Halleluja. Okay, komm mal das Mikro. Ich ziehe mal meine Maske auf. Wir sind brav. Halleluja. Halleluja. Okay. Du hast gerade gesagt, du hast eine Kortisonspritze bekommen, damit du überhaupt hierher kommen konntest. Aha. Können wir das bitte lauter machen? Ich glaube, man hört sie nicht. Das hier lauter. Nicht die Musik, sondern das Mikro. Weil das Mikro ist aus. So. Nicht das Mikro brauche ich. Dieses Mikro. Nee. Muss lauter. Lauter. So, jetzt. Nee, ich hört man nicht. Nee. Was ist das Problem mit dem Mikro? Soll man das andere Mikro nehmen, oder? Jetzt kommt's, ja. So, also, jetzt kann ich die Musik im Hintergrund auch wieder anmachen. Okay, ja. Also ich habe seit 3 Jahren sehr starke Schmerzen in der Seit 3 Jahren? Das ist interessant, weil guck mal, schau mal hier, ich habe mir nämlich genau das notiert. Kannst du nachlesen. Steht, jemand, in Klammer Frau, kann schon seit 3 Jahren nicht mehr volllaufen. Probleme im Bewegungsapparat, hat sich nach Gott ausgestreckt, Herr, hilf mir. Genau. Bist du das? Ja, genau. Halleluja. Amen. Ja, Amen. Wo kommst du denn her? Also ich komme aus Krumbach bei Ulm. Bei Ulm, ja, okay. Genau, also 30 Kilometer vor Ulm, also eine Ehe Richtung Günzburg. Wow, der Planer des Wunders, schau mal, da steht es schon drauf. Das ist der Beweis dafür, dass Gott die Wunder im Vorfeld plant. Amen. Ich kann es dir kopieren, dann kannst du mit nach Hause nehmen. Das ist eine Klasse. Ja. Halleluja. Ja. Pass mal, komm mal hier hoch. Geht das? Ja? Okay, du hast eine Spritze bekommen. Deswegen ist es besser. Okay, und was ist die Ursache des Problems? Das weiß ich selber nicht. Okay. Das weiß ich selber nicht, an was es liegt. Das ist nicht die Hüfte. Nicht die Hüfte. Also mein Mann ist Arzt, also kein Orthopäde, aber er dachte, das ist der Ischiasnerv. Mhm. aber scheint es auch nicht. Mhm. Also zum Orthopäde habe ich nicht den Eindruck gehabt, jetzt zum Arzt zu gehen. Also ich habe sehr, sehr dafür gebetet. Mhm. Und da hat mein Mann gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine Cortisontherapie mit Spritzen. Mhm. Und habe gestern eine bekommen, weil ich konnte gar nicht mehr laufen. Mhm. Und heute Morgen habe ich eine doppelte Dosis bekommen, damit ich jetzt die Fahrt hierher schaffe, weil es okay. starke... Und du hast die, da kann ich mir vorstellen, du hast dich echt ausgestellt und gesagt, Herr, berühr mich heute Morgen ja, hier. Doch. Ja. Amen. Halleluja. Guck, und Gott hat mir gestern schon dieses Wort gegeben, dass du heute hier sein wirst. Ja, genau. Preis den Herrn. Halleluja. Das heißt, die Ursache ist nicht ganz genau bekannt, was es ist, aber das Problem ist in der Hüfte. Das ist in der Hüfte hier. Mhm. Okay. Gibt es irgendwie eine Fehlstellung von der Hüfte? Schau mal gerade. Hat der Orthopäde nichts festgestellt, oder? Ich war mal beim Orthopäde, also da war ich 49 und dann hat es geheißen, ich brauche mit 49 brauche ich zwei neue Hüften und habe schon mal eine Heilung bekommen. Mhm. Die Hüften waren völlig in Ordnung, Röntgenbild völlig in Ordnung. Mhm. Und irgendwo hat es seit 3 Jahren begonnen. Mhm. Muss ich dazu sagen, im Vorfeld, da wäre die kleine Tochter fast gestorben, die hat MS. Und die hat halt ein Nierenproblem gehabt und das waren Weihnachten vor 3 Jahren und sie ist wieder heim, sie lebt in den USA, die hat dort studiert. Und seit dem Zeitpunkt habe ich dieses Hüftproblem. Also nicht ganz, aber ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, jetzt einen Orthopäde aufzusuchen. Okay, also das war ein Schock praktisch für dich. Da. Genau, diese Situation Heiligabend war ein Schock mit für dieser, mich. Ja. Halleluja. Okay, pass mal auf, komm mal her zu mir. Halleluja. Schau mal zu mir, nicht zu den Leuten, dann bist du zu abgelenkt. Schau mich einfach mal an. Halleluja. Genau, kannst du mich anschauen. Vater, im Namen Jesus nehme ich jetzt Autorität über diesen Schock und über dieses Trauma, das meiner Schwester damals widerfahren ist, als sie diese Nachricht bekommen hat von ihrer Tochter aus den USA. In Jesu Namen, Vater, wir gehen jetzt zurück in der Zeit, in diesen Punkt von vor 3 Jahren, wo das begonnen hat, an Weihnachten vor 3 Jahren, in dem Namen Jesu Christi. Sei frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Ich setze es jetzt frei, dass es so ist, wie wenn es nie gewesen wäre. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Gib mir mal deine Hand. Die andere kannst locker lassen. Halleluja. Vater, und im Namen Jesus, jede Blockade, die seit damals auf die Nerven, die Muskeln, die Sehnen, die Bänder in irgendeiner Form drückt hier in dieser Hüfte, in diesem Hüftgelenk, jede Blockade in dem Namen Jesu Christi, sie verlässt sie jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Frei und los. Was spürst du? Sehr starke Salbung, also der ganze Körper ist totale Hitze, also nicht so Hitze vom Schwitzen, sondern der Heilige Geist, Halleluja. Die Kraft Gottes, Halleluja. Amen, gebt mal Jesus mal die Ehre, Halleluja. Amen. Preist den Herrn, Halleluja. Pass auf, Halleluja, gib mir nochmal die eine Hand, Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt pass auf, ich zähle bis 3 und wenn ich bis 3 gezählt habe, dann heb's einfach dieses Bein mal hoch. Ja? Einfach, wenn ich bis 3 zähle, in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine komplette Heilung jetzt, für deine komplette Freiheit jetzt. Danke, dass heute Morgen wirklich diese Zeit von 3 Jahren zum Ende gebracht wird, in Jesu Namen endgültig abgeschlossen wird und jeder Rest von Wirksamkeit in diesem Körper jetzt entfernt wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. In Jesu Namen. 1, 2, 3. Halleluja. Wieder runter? Okay. Ja? Wieder runter? Jetzt? Also es ist keine Schmerzen. Kein Schmerz mehr. Auch keine Bewegungseinschränkung. Auch keine Bewegungseinschränkung mehr. Halleluja. Weißt du, dann pass mal auf. Dann machen wir mal gleich Folgendes. Laufen wir einfach mal so zusammen. Ja, machen wir mal einfach der Entengang oder keine Ahnung. Halleluja. Halleluja. Drehen wir um. Halleluja. Jetzt pass auf, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Ja. Ja. Halleluja. Wuhu. Halleluja. Amen. Halleluja. Das konntest du nicht mehr machen, oder? Nee, konnte ich gar nicht. Habe ich auch gar nicht getraut. Das hast du seit 3 Jahren nicht mehr gemacht. Nee. Halleluja. Komm, dann machen wir es gleich nochmal. Juhu. Ja. Und nochmal. Halleluja. Danke, Jesus. Und Keine Schmerzen? Ha? Nee, ich habe überhaupt keine Schmerzen. Überhaupt keine Schmerzen? Also ich konnte nicht hüpfen. Laufen schon so, aber nicht hüpfen auf gar keinen Fall. Nee. Halleluja. Gib mir Jesus die Ehre. Amen. Halleluja. Danke, Vater, für dein Wunder. Ja. Yeah. Komm, stehen wir mal auf zusammen. Hüpfen wir mal mit ihr ein bisschen. Freuen wir uns mit ihr. Danke für dein Wunder. Tut gar nicht weh. Tut gar nicht weh. Halleluja. Preise. Das hast du seit 3 Jahren nicht mehr gemacht. Nee. Preis den Herrn. Weißt du, Jesus, der Wunderwirker, ist besser als jede Kortisonspritze. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Gebe Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Preis den Herrn. Jetzt kannst du es dem Orthopäden erzählen. Lässt dich untersuchen und lässt dich freischreiben. Amen. Kein Kortison mehr. Halleluja. Preis, hat sich gelohnt, dass du hergekommen bist. Halleluja. Schmerzen. Am Platz hatte ich noch Schmerzen. Da hattest du noch Schmerzen am Platz. Ich dachte, naja, die Cortisonspritze hilft auch nicht 100%. Ja, genau. Aber jetzt geht's. Komm, Halleluja. Geben wir noch ein bisschen. Juhu. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Das wieder runter. Sei gesegnet. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Er ist der Wunderwirker. Er ist der Wunderwirker. Halleluja. Preis den Herrn. Jetzt kann definitiv jeder hier im Raum, pass auf, jeder hier im Raum kann jetzt sagen, ich habe schon mal ein Wunder gesehen. Amen. Also wenn jetzt mal wieder einer fragt, dann kannst du dich melden und sagen, ich habe ein Wunder gesehen. Halleluja. Preis den Herrn. Okay, wie viele von euch sind bereit, heute Morgen hier weiter Wunder zu wirken? Ja, Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Habe ich euch aus dem Lockdown geholt. Halleluja. Jetzt geht's an Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Amen. Wer von euch braucht zum Beispiel so ein ähnliches Wunder wie, ich habe deinen Namen gar nicht gefragt, wie heißt du? Hildegard, ja. Wer braucht ein ähnliches Wunder wie Hildegard zum Beispiel? Übrigens, Hildegard, schreib uns eine E-Mail noch, schreib uns ein Zeugnis, wunder@glorylife.de, okay? Wer von euch braucht ein ähnliches Wunder wie Hildegard? Das heißt, also das muss jetzt nicht genau mit der Hüfte zu tun haben, aber eben, da ist etwas in deinem Bewegungsapparat, ist nicht in Ordnung, da sind Schmerzen, da sind Bewegungseinschränkungen. Vielleicht brauchst du auch ein kreatives Wunder in irgendeiner Form. Irgendetwas muss umkreiert werden, neu kreiert werden oder in irgendeiner Richtung. Ja, wer von euch braucht da so ein Wunder? Halleluja. Okay, steht ihr einfach mal auf. Preist den Herrn. Danke, ich bin noch ganz außer Atem von dem Rennen. Halleluja. Okay, pass auf. Wer ist hier, ihr dürft stehen bleiben, wer ist hier und du brauchst ein Wunder in Bezug auf deine Ohren? Wir hatten von Ohren gesprochen. Weil auch bei Ohren können wir uns führen lassen vom Heiligen Geist, was Jesus tut und können dem nachgehen. Ja, Jesus hat dem Taubstummen die Finger in die Ohren gesteckt, hat ihm auf die Zunge gespuckt, hat geseufzt und hat gesagt, Hephata, tu dich auf. Das war das, wie er geführt war. Wie gesagt, das Spucken würde ich dir nicht empfehlen, weil da werden die Leute wahrscheinlich schwer empfangen können. Ich stelle mir manchmal so vor, wenn ich Leuten Finger in die Ohren stecke bei der Heilung von Taubheit, manchmal stecke ich ihm Finger in die Ohren und dann stelle ich mir vor, dass die Kraft Gottes, ich kann es einfach innerlich sehen, ich mache das dann, wenn ich das sehe, dass die Kraft Gottes fließt durch meine Finger durch, weil das ist die Kraft Gottes in meinen Händen und indem ich sie da reinstecke, wird der Stromkreis geschlossen. Amen. Ja, diese Vorstellung hatten die Leute damals zur Zeit von Jesus noch nicht, weil da gab es noch keinen Stromkreis in ihrer Vorstellung. Die kannten den Strom noch nicht, aber ich kann das sehen. Ich kann aber sehen, da geht's da rein, dann brrr. Amen. Aber manchmal mache ich es auch so, bei Ohren zum Beispiel, dass ich einfach die Hand drauflege. Zum Beispiel, jemand hat zum Beispiel ein dumpfes Ohr. Ja? Ist jemand da, du hast ein dumpfes Ohr gerade jetzt? Ein dumpfes Ohr, wo du einfach auf einem Ohr so dumpf hörst. Ist da jemand da? Bei dir? Ja, okay, dann komm her. Ich möchte einfach nur kurz zeigen, wie ich es mache. Als Beispiel. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel jemand so ein dumpfes Ohr hat, ja, dann gehe ich folgendermaßen vor. Pass auf, ich nehme mal eine Maske. Halleluja. Welches Ohr ist denn dumpf? Auch noch entzündet, auch noch. Okay. Hast du es schon eine Weile, oder? Zwei, drei Tage. Okay, und seitdem ist es so dumpf und entzündet. Ja? Also was ich da manchmal mache, jetzt, wenn jetzt entzündet ist, das ist ja nochmal was anderes, dann würde ich tatsächlich meinen Finger reinstecken. Halte mal, ich war gerade frisch desinfiziert, glaube ich. Gell? Ja, vorsichtshalber, ja, come on. So, also, dann würde ich einfach meinen Finger reinstecken und würde sagen, in dem Namen Jesus, ich befehle jetzt diese Entzündung in diesem Ohr, sich aufzulösen, zurückzugehen durch die Kraft des Heiligen Geistes, jetzt in Jesu Namen. Ha, Entzündung, geh runter. In Jesu Namen. Und jetzt hat er gesagt, dass das Ohr so dumpf war. Und dann mache ich gern so, also wenn ich es einfach den Eindruck so habe, wie gesagt, du kannst es auch anders machen, ich will dir einfach nur ein Beispiel geben. Dann mache ich so, wenn ich sage, ja gut, das Ohr ist dumpf, dann lege ich so meine Hand drauf. Und dann sage ich, ich befehle jetzt diesem dumpf machenden Geist, diesem tauben machenden Geist, diesem einfach dem, was da drauf sitzt, diesem Pfropf jetzt im Namen Jesus herauszukommen. Und wenn ich dann jetzt so die Hand da drauf drücke und dann so dran ziehe, dann sehe ich im Geist, wie dieser Pfropf rausgezogen wird. Ja, so. So. Halleluja. Okay, und dann sage ich, schüttel dich mal durch. So. Und dann sage ich, so, das ist das gesunde Ohr. Okay, wie fühlt sich das an? Ist noch ein Unterschied zwischen beiden oder ist es gleich? Gleich. Preis den Herrn. Halleluja. Amen. Somit ist es passiert. Und dann geben wir Jesus die Ehre. Amen. Halleluja. Glory. Also das war ein Beispiel, wie der Heilige Geist, schreib uns eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Halleluja. Stell dich drauf, Amen, ohne zu zögern. Weißt du, ergreif es ohne zu zögern. Ergreif dein Wunder ohne zu zögern. Sag, danke Jesus, es ist passiert. Halleluja. Preis den Herrn. So, also, wer ist noch sonst hier, der irgendwie schwerhörig ist, Dumpfheit im Ohr hat, taub an einem Ohr oder an beiden Ohren? Wenn du an beiden Ohren taub bist, dann musst du jetzt wahrscheinlich irgendjemand Zeichensprache geben, aber hat irgendein Problem mit Ohren. Du darfst einfach jetzt auch aufstehen. Zusätzlich zu den anderen, die vorher, ich glaube, einige haben sich schon wieder hingesetzt, aber ihr dürft einfach nochmal euch aufstellen. Okay, Ohrprobleme. Alle die ein kreatives Wunder brauchen mit in Bezug auf ihre Knochen, Bewegungsapparat, Bewegungseinschränkung, ihr steht auf. Und alle die ein Wunder brauchen in Bezug auf Ohren. Okay? Irgendwie sind ein paar, die vorher standen, stehen jetzt gerade nicht mehr. Gut, hast du ein Wunder schon empfangen, dann ist auch gut. Okay, also wenn du ein Problem hast, du brauchst ein kreatives Wunder. Ich kann jetzt hier mein Ding wieder absetzen hier. Ja. Du brauchst ein kreatives Wunder in deinen Knochen, in deinen Gelenken, in deinem Bewegungsapparat, in deinen Wirbeln, Bandscheiben oder was auch immer. Da muss etwas umkreiert werden, neu kreiert werden. Etwas muss sich vielleicht auflösen. Brauchst neues Fußgewölbe oder der Ischias muss freigelegt werden oder was auch immer. Oder du brauchst eine neue Bandscheibe oder neue Wirbel. Wenn da so ein Problem ist, steh einfach auf. Ja? Und wenn du ein Ohrproblem hast, steh auf. Okay? So, okay, jetzt stehen also alle die ein Wunder brauchen, wie ich es gerade vorher beschrieben habe. Gibt es noch jemand, der ein Wunder oder ist, oder wer von denen, die jetzt stehen, braucht ein Wunder, wo etwas neu kreiert werden muss? Wink mal mit deiner Hand. Okay, wenn du ein Wunder brauchst, wo etwas neu kreiert werden muss und du sitzt noch, darfst du auch aufstehen, okay, weil dann darfst du da dazukommen. Okay, so, und jetzt machen wir es so, weil jetzt werden wir die Wunderkraft Gottes aktivieren hier im Raum. Halleluja. Wir werden jetzt den Wunderwirker in dir aktivieren. Wir werden dich aktivieren in der Wunderwirksamkeit. Und zwar alle die jetzt nicht stehen, ihr dürft euch jetzt einfach mal umdrehen. Die jetzt stehen, streckt einfach noch zusätzlich eure Hand aus, weil die anderen stehen jetzt auf und schauen rum, wo jemand seine Hand gehoben hat und gehen auf jemand zu. Jeder sollte zu jemand gehen. Achtung, die Ordner kommen durch und gehen gleich mit Desinfektionsspray durch und tun die Hände desinfiziert. Bitte die Masken auf jeden Fall aufhaben. Ja, ganz klar, sowieso haben wir sowieso die ganze Zeit. Aber einfach Desinfektionsspray noch für die Hände vorher und dann geh einfach auf eine Person zu, stell dich zu ihr, okay, und dann, wenn diejenigen, die ihre Hand gehoben haben, jemand bei sich stehen haben, nimm einfach die Hand wieder runter, sodass wir sehen, wer noch jemand braucht. Wo fällt noch jemand? Da fällt noch jemand. Da hinten werden noch zwei gebraucht. Da sind noch zwei Hände ausgestreckt. Okay, da sehe ich auch noch eine Hand ausgestreckt. Okay, lauft einfach noch rum. Jetzt ist eure Gelegenheit. Für die anderen, die jetzt noch sitzen, das ist deine Gelegenheit, um in Wunderwirksamkeit aktiviert zu werden. Ja, wenn du willst, dass der Wunderwirker in dir aktiv wird, dann solltest du jetzt auf jemanden zugehen, weil das ist jetzt deine Gelegenheit. Okay? Hat jeder jemand? Braucht noch jeder jemand? Nein, jeder hat jemand. Okay. Ah, ihr braucht noch jemand. Okay. Hier brauchen wir noch eine Person. Da fehlt noch ein Wunderwirker. Josu, du hast noch niemand? Ah, nee, du bist am Desinfizieren. Okay. Roland, was ist mit dir? Ja, super. Okay, also, dann geht der Roland noch zu dir und dann hat jeder jemand. Okay, so, und jetzt, Achtung, jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Erster Punkt, du fragst die Person, wo brauchst du das kreative Wunder, wo brauchst du das Wunder der Neukreierung, wo brauchst du das Wunder in deinem Bewegungsapparat oder das Wunder in deinen Ohren, wo brauchst du das Wunder? Frag ihn einfach oder frag sie, ja, was ist das Problem? Okay, du am Livestream, du kannst jetzt mitmachen. Wenn du da eine Person hast um dich herum, vielleicht hast du selber ein Problem, kannst du auch selber die Hände auflegen, weil die Kraft Gottes wird jetzt gleich über den Livestream fließen auch und viele, viele Wunder werden passieren, auch überall über Livestream. Ja? Also ich erwarte, dass wir nachher viele Berichte bekommen an wunder@glorylife.de von Geheilten, von Befreiten, einfach von Wundern, die passiert sind. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Okay, jetzt weißt du, was das Problem ist bei der Person. Und jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Beginn einfach mal in Sprachen zu beten. Beginn einfach in Sprachen zu beten. Halleluja. Und jetzt werde ich dich einfach führen in ein Gebet, wo du dein Vorstellungsvermögen Gott hingibst. Du gibst jetzt Gott dein Vorstellungsvermögen. Das werden wir jetzt beten. Vater, sprich mir einfach nach, das ist das Beste. Sag, Vater, im Namen Jesus gebe ich dir mein Vorstellungsvermögen. Ich unterordne dir mein Vorstellungsvermögen. Übernimm jetzt mein Vorstellungsvermögen, damit ich sehe, was du tust in dieser Situation. Ich liefere mich dir aus und ich vertraue, dass du mir jetzt eine innere Sicht gibst, was ich tun soll, damit mein Gegenüber sein Wunder jetzt empfängt. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt beginn nochmal in Sprachen zu beten. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns jeden Einzelnen jetzt hier in diesem Saal, dass du jeden Einzelnen führst und leitest mit deiner göttlichen Vorstellung, mit deiner göttlichen Sicht, Herr. Herr, wir können nichts tun, es sei denn, wir sehen es dich tun, aber was wir dich tun sehen, das tun wir. Der Vater liebt den Sohn und er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Darauf stellen wir uns, Johannes 5,20. Der Vater liebt den Sohn und er liebt die Tochter und er zeigt ihm oder ihr alles, was er selbst tut. Halleluja. Sag, danke, Vater, dass du mir zeigst, was du selbst tust. Ich handle danach in Kühnheit und ohne nachzudenken. In Jesu Namen. Und jetzt beginn einfach für die Person zu beten, beginn hineinzusprechen, beginn den Befehl zu geben und beginn das zu tun, was er dir zeigt. Handle nach der inneren Vorstellung. Vielleicht sollst du an einem Arm ziehen, vielleicht sollst du Beine auswachsen lassen, vielleicht sollst du die Hand auf das Ohr legen und Blob machen. Was auch immer es ist, was du tun sollst, tu das, was er dir zeigt jetzt in diesem Moment. Ja? Und sprich hinein, gib den Befehl, Vater, im Namen Jesus, wir befehlen sämtliche Körperteilen jetzt hier in diesem Raum und auch über Livestream in die göttliche Ordnung zu kommen. Wir befehlen jedem einzelnen Wirbel, jeder einzelnen Bandscheibe, jeder einzelnen Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir befehlen Neukreierung, wir sprechen Neukreierung. Danke, Vater, für deine kreativen Engel, die jetzt aktiv werden, Herr. Die Dinge neu kreieren, Herr. Die Dinge neu schaffen, Herr. Was wir nicht tun können, das tust du. Wir tun das, was wir tun können, nämlich das, was du uns zeigst. Und du tust das, was nur du tun kannst. Halleluja. Danke, Herr, für deine kreative Kraft. Danke für deine kreativen Engel, Herr. Danke für deine handwerklichen Engel, Herr, die gerade jetzt hier im Raum Wunder bewirken. Halleluja. Halleluja. Sprich rein, gib den Befehl und handle gemäß dem, was du siehst. Gib dich auf keinen Fall mit einem negativen Ergebnis zufrieden, sondern Tu so lang das, was er dir zeigt, bis die Person sagt, jetzt ist was passiert. Halleluja. Bis sichtbar geworden ist, dass jetzt was passiert ist. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, gib den Befehl. Halleluja. Halleluja. Ohren öffnet euch. In Jesu Namen. Oh, Trommelfell, sei neu kreiert in dem Namen Jesus, auch da über Livestream. Hören, Nerven, seid neu kreiert jetzt über Livestream. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Muskeln, Sehnen, Nerven, Bänder, seid neu kreiert jetzt. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, ja, Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Halleluja. Wenn Schmerzen in den Fingern waren, dann aktivier die Finger. Halleluja. Wenn Probleme im Knie waren, dann aktivier das Knie. Wenn Probleme in den Beinen waren, aktivier die Beine. Halleluja. Lass Arme auswachsen, Beine auswachsen, was auch immer. Tu etwas, ja, mit der Person. Betätige etwas mit der Person, was vielleicht vorher so nicht gegangen ist. Aber betätige es. Lass sie etwas tun, was vorher so nicht gegangen ist. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke für deine Engel. Oh, danke für deine. Wow, jetzt ist kreative Kraft im Raum. Ja, betätige es. Lass die Person etwas tun. Wenn sie vorher nicht durchatmen konnte, lass sie jetzt durchatmen. Wenn sie vorher nicht hören konnte, schnipp jetzt an dem Ohr. Ja, an beiden Seiten. Am besten ist immer der Vergleich mit dem guten Ohr, wenn eins schlechter ist. Ja, wenn beide Ohren schlecht sind, dann test es mit beiden. Halleluja. Tu einfach etwas, was vorher nicht möglich war. Lass die Person etwas tun, was vorher nicht möglich war. Aktiviere es. Aktiviere es. Auch du über Livestream. Aktiviere es. Halleluja. Halleluja. Dann schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Ja, schreib uns eine E-Mail von dem, was passiert. Halleluja. Andreas, du hältst mich auf dem Laufenden mit den E-Mails. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Ja, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Aktiviere die Kraft Gottes. Gib dich nicht zufrieden mit nicht funktioniert oder so. Sondern dann sagt Heiliger Geist, vielleicht gibt es noch was ich noch tun soll. Vielleicht gibt es noch eine Handlung, die ich noch vollführen soll. Vielleicht soll ich noch etwas checken, vielleicht soll ich noch etwas testen. Ja, einfach lass dich vom Heiligen Geist leiten. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Und wenn einfach die Person sagt, jawohl, jetzt sind die Schmerzen weg oder jetzt ist die Bewegungseinschränkung weg, dann gebt Gott die Ehre. Ja, gebt ihm einen Applaus, gebt ihm die Ehre für das, was er tut. Halleluja. Überall im Raum sind Wunder. Halleluja. Überall im Raum ist sein Wirken. Ja, gebt ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine wunderwirkende Kraft. Oh, Halleluja. Wuhu. Halleluja. Wer hier im Raum hat jetzt bereits ein Wunder empfangen, wink einfach mal mit der Hand. Wenn du ein Wunder empfangen hast, wink einfach mal mit der Hand. Wenn, ja, da ist ein Wunder empfangen worden, wink einfach mal mit der Hand, wenn du ein Wunder empfangen hast. Was auch immer da ist, da winkt jemand mit der Hand, Halleluja, da hinten winkt jemand mit der Hand, super. Wo noch, da hinten sehe ich auch jemand mit der Hand winken, da sehe ich auch jemand mit der Hand winken. Preis den Herrn, danke Jesus, gebt mir Jesus mal die Ehre für all die Wunder, die gerade jetzt schon sichtbar geworden sind. Da winkt auch jemand mit der Hand, Halleluja, Halleluja. Pass auf, wenn es zu 80% besser ist oder zu 50% besser ist, oder zu 40% besser ist, dann sprich noch ein zweites Mal rein, aktivier es nochmal. Wenn es zu 100% gut ist, oder zumindest zu 80% gut ist, dann komm einfach ganz schnell nach vorne und gib Zeugnis, was jetzt passiert ist. Okay? Komm ganz schnell nach vorne und gib Zeugnis, was passiert ist. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Einfach bei jedem, wo es mindestens 80% gut ist, komm einfach ganz schnell nach vorne und gib Zeugnis, was passiert ist. Halleluja. Preist den Herrn, preist den Herrn. Ihr könnt einfach noch zu Ende reinsprechen, da wo es ist, wo ihr noch dran seid. Aber jetzt hören wir auch schon mal die ersten Zeugnisse, was passiert. Okay, was ist bei dir passiert? Also bei mir war es so, dass ich total bisschen lauter bitte, das hört man nicht. Nochmal. Dass ich total verspannt war und komplett hinten auch drei wie sagt man, diese Vorfälle, Bandscheibenvorfälle. Drei Bandscheibenvorfälle. In der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule. Brust- und Lendenwirbelsäule, okay. Genau, und ich hatte total Schmerzen und Verspannung. Schmerzen und Verspannung. Und ich habe jetzt keine Schmerzen. Hast keine Schmerzen mehr. Halleluja. Amen. Drei Bandscheibenvorfälle, Halleluja, jetzt keine Schmerzen mehr. Preist den Herrn, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Dumpfheit am Ohr. Dumpfheit am Ohr. Wie lange hattest du das? Immer wieder habe ich das. Immer, und du hattest jetzt aktuell ein dumpfes Ohr gehabt, ja, als du hierher kamst? Ja. Und dann, was hat derjenige gemacht? Nur mal Interesse halber fragen. Ja, gebetet und es war weg. Einfach gebetet, okay? Und jetzt ist es weg. Ja. Halleluja, preist den Herrn. Gebt mir Jesus die Ehre. Amen. Danke, Vater. Wer hat noch jetzt, es hatten sich noch ein paar mehr gemeldet. Komm einfach ganz schnell nach vorne, wenn bei dir einfach jetzt etwas, was vorher schlecht war, jetzt ist es gut, dann komm einfach nach vorne und erzähl einfach, was passiert ist. Einige sind noch dabei, einfach noch zu aktivieren, aber wenn bei dir es schon gut ist, dann einfach komm nach vorne und erzähl, was passiert ist. Komm ganz schnell nach vorne. Halleluja. Halleluja bei dir. Als sie Leute vorne sind. Okay, ist noch jemand da, der jetzt feststellen kann, jawohl, bei mir ist entweder das Ohr oder die Bewegungseinschränkung oder was auch immer, ist jetzt anders. Da drüben hüpft jemand kräftig vor sich hin. Halleluja, ist am Wirken. Amen. Höher springen. Halleluja. Preist den Herrn. Also, nochmal die Frage. Wer weiß alles, dass er ein Wunder empfangen hat jetzt? Lass einfach nochmal die Hände sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wer noch? 12, Halleluja. Pass mal auf, ich möchte einfach nur mal wissen, halte nochmal eure Hand ausgestreckt, bei dir auch. Woher weißt du, dass du ein Wunder empfangen hast? Was ist passiert? Ich hatte, vor 2 Jahren war mein Ohr ganz zu, weil ich Wasser im Ohr hatte. Und aha, seitdem war ich dann beim Ohr, Ohrenarzt? Akustiker. Und, ah, der Akustiker. Der hat mir dann gesagt, ich muss jetzt auf beide Ohren Hörgerät trage, aber ich konnte es zurzeit nicht tragen, weil ich, und deshalb habe ich nicht mehr nachgefragt, was ich gesprochen habe, weil ich es nicht verstanden habe. Okay. Und jetzt? Die Waldraut hat jetzt mit mir betet und jetzt ist es auf jeden Fall besser geworden. Das heißt, du hörst jetzt lauter als vorher? Ja. Okay, du musst es noch genau testen, ob es jetzt wie viel Prozent und so weiter, aber du hast auf jeden Fall gemerkt, dass es jetzt lauter geworden ist, das heißt, die Ohren haben sich geöffnet. Dann glauben wir für 100%. Ja. Amen. Amen. Halleluja. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Wer hatte sich noch gemeldet? Wer ist noch sicher, dass er jetzt ein Wunder empfangen hat? Streck einfach mal deine Hand aus. Okay, ich frage dich mal. Ich nehme jetzt mal die Maske mit. Halleluja. Woher weißt du, dass du ein Wunder empfangen hast? Zum einen habe ich die Leichtigkeit gesehen, die wieder in die Hüfte reinkam. Da hatte ich so einen Druck. Das war immer mal wieder so. Mein Hausärztin meinte, es ist wahrscheinlich eine Bandscheibe, die auf den Ischias drückt. Genau. Mhm. Und ich habe diese Leichtigkeit im Rotieren der Hüfte gespürt. Ah, pass auf, ich meine, interessant. Was hat die Person gemacht, die für dich gebetet hat? Die hat mir die Hände hier auf die Hüfte gelegt. Ja. Genau. Und dann? Zuerst hier und dann hier auf die Hüfte. Zuerst auf die Halswirbelsäule, dann auf die Hüfte. Und was hat sie dann? Die zu rotieren, die Hüfte. Dann hat die Hüfte begonnen zu rotieren. Oh, das habe ich schon ganz oft erlebt. Das ist ein gutes Zeichen. Und das hast aber nicht du produziert. Nein, du hast also jetzt keinen Hüftschwung gemacht oder so. Nee. Sondern die Hüfte hat einfach begonnen zu rotieren. Das heißt, Gott hat etwas in der Hüfte richtig gestellt. Okay? Und dann hat die Margarete offensichtlich gesehen, dass sie nach meiner Beinlänge schauen soll. Ja, dann hat sie Beinlänge. Und da habe ich dann gesehen, wie das rechte Bein ganz leicht länger wurde. Ah, das war zu kurz. Scheinbar, ja. Ja, die waren ungleich lang. Genau. Und dann ist das Bein rausgekommen und dann ist gleich lang geworden. Und jetzt ist alles leicht in deinem Körper. Fast. Wo ist noch nicht leicht? Das ist wie wenn da lang eine Entzündung drin ist und dann, dass sie sich erstmal beruhigen muss. Ah, okay. Das kann sein, dass vielleicht die Nerven noch ein bisschen sich beruhigen müssen. Genau. Aber du hast gemerkt, wie so eine Leichtigkeit reingekommen. Genau. Halleluja. Das heißt, weißt du, Gott hat die Person, ich weiß jetzt nicht, wer es war, der für dich gebetet hat. Margarete, Gott hat sie, Margareta besser gesagt, hat sie geführt, jetzt einfach bei dir wegen der Halswirbelsäule, wegen der Hüfte und wegen der Beinlänge zu beten. Und dadurch ist einfach diese Leichtigkeit in deinen Körper gekommen. Ja. Halleluja! Das ist Wunderwirken. Amen! Halleluja! Wer hat noch ein Wunder erlebt? Auch hier haben wir was über wunder@glorylife.de. Oh, Wunder! Halleluja! Wow! Wow! Stark! Halleluja, ich habe an mir selbst auf mein linkes Ohr mit Gottes Segen Heilung empfangen. Das heißt, sie war im Livestream und hat sich selber die Hand aufgelegt. Mindestens 30 Jahre lang hatte ich ein dumpfes Ohr mit nur noch 40% Hörfähigkeit. Jetzt ist es frei und ich höre so gut wie im rechten Ohr. Halleluja, preis den Herrn. Du hast auch ein Zeugnis? Ja. Halleluja, was ist bei dir passiert? Ja, ich habe erst gezögert, weil es nicht ganz ist. Und dann dachte ich, wenn es nachher doch nicht ganz ist. Das ist aber manchmal das Denken, gell? Aber die Zeugnisse hier, die auch nicht ganz komplett waren, haben mich ermutigt zu kommen. Also ich habe, die Tatjana hat für mich gebetet. Und ich habe ganz deutlich gespürt, wie die Kraft Gottes die Wirbelsäule justiert hat. Wow. So, also mit so Gegenwart. Man muss dazu wissen, bei ihr war die Wirbelsäule zusammengesackt, die Wirbel ineinander gesackt. Ja. Und du hast gespürt, wie die Kraft Gottes einfach in mich kam. Die Wirbel. Und die Tatjana hat dasselbe Bild gehabt. Wow. So eine Feinjustierung. Wow. Und stark. Ja, also Halleluja. Das hast du gemerkt. Das heißt, ist es jetzt leichter geworden? Das habe ich körperlich gespürt. Das heißt, körperlich gespürt. Ist leichter geworden. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Und jetzt nimmst du in Anspruch. Gott hat das Zeichen gegeben dadurch, dass du das gespürt hast. Das ist ja das Zeichen. Weil es ist immer so. Weißt du, Gott gibt Indikatoren auch für unsere Heilung. Und dann, wenn wir so einen Indikator haben und irgendwie innerlich, wir wissen, Gott hat was gemacht, dann ist wichtig, dass wir uns darauf stellen und sagen, danke Vater für 100%. Konntest jetzt ziemlich lang stehen. Was du vorher nicht konntest. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Was noch? Ja. Noch was passiert? Das Zweite mit meinen Augen, die ja schon seit Jahren eine Baustelle sind. Okay. Da brauche ich einfach neue Sehzellen. Ja, was ist jetzt passiert? Da habe ich ein Bild gehabt. Ich habe das Bild Jesu gesehen. Ja. Im Kreuz, einfach im Leiden. Ja. Und blutende Augen. Wow. Ich kann jetzt nichts mit anfangen, aber ich... Amen. Wir glauben, dass durch seine Wunden bist du geheilt. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Pass mal auf. Halleluja. Lass uns nochmal alle zusammen aufstehen. Halleluja. Wow. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Puh. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Wow, seine Gegenwart ist hier. Wow. Wow, so wunderbare Zeugnisse. Wunder. Halleluja, die Gott gewirkt hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, wir danken dir, Herr, für deine kreative, wunderwirkende Kraft, die hier ist, Herr. Halleluja. Und im Namen Jesu Christi, jetzt pass auf, wenn du selber einfach zu einem Kanal werden möchtest oder ein Kanal sein möchtest, vielleicht bist du es auch schon ein Stück weit, aber du möchtest noch mehr sein, ein Kanal für seine Wunderkraft überall da, wo du hingehst. Du möchtest erleben, dass die Kranken gesund werden. Du möchtest erleben, dass die Wunder passieren, da wo du hingehst, wo du den Kranken die Hände auflegst. Dann streck einfach gerade jetzt deine Hände aus in diesen Raum der Herrlichkeit Gottes hinein, weil du wirst gerade jetzt seine Herrlichkeit empfangen in dem Namen Jesus und seine Kraft, seine Wunderwirksamkeit. Ja, ich setze jetzt in dem Namen Jesus und in der Autorität des Amtes, Herr, das du mir gegeben hast, spezifisch die Söhne und Töchter Gottes zu aktivieren und zu trainieren, Herr, in der übernatürlichen Wunderwirksamkeit, setze ich jetzt diese Fähigkeit, Wunder zu wirken, Herr, frei und in Aktivität, Herr, in jedem Einzelnen hier im Raum und über Livestream in Jesu Namen. Empfang seine Kraftbetätigung jetzt. Wow. In Jesu Namen. Oi. Seine Kraft ist hier. Halleluja. Halleluja. Überall im Land. Wir setzen eine Explosion der Wunderkraft Gottes frei. Überall, auch über Livestream. Halleluja. Empfang es über Livestream. Eine Explosion der Wunderkraft Gottes in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa, weltweit, überall. Die Wunder. Halleluja. Preist den Herrn. Sie geschehen durch deine Hände. Sie geschehen durch dein Vorstellungsvermögen, durch die Sicht, die er dir innerlich gibt. Dadurch, dass du ihm deine Vorstellung gibst und du lässt dich leiten im Glauben und in Kühnheit von dem, was du siehst, und du tust, was du einfach innerlich siehst, was du innerlich wahrnimmst, weil das ist dein innerer Mensch, das ist der Mensch des Herzens, der Geist, und du handelst danach und er bestätigt es. Ja, das heißt, in Markus 16, nachdem Jesus seine Jünger ausgesendet hatte und ihnen gesagt hat, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, heißt es, und jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Halleluja. Ich danke dir, Vater, dass du deine Söhne und deine Töchter bestätigst. Halleluja. So wie du Jesus bestätigt hast, wo der gesagt hat, der Vater liebt den Sohn und er zeigt ihm selbst alles, was er tut. Halleluja. So danke ich dir, Herr, dass du jeden Einzelnen, der Jesus Christus in seinem Herzen hat, genau so liebst, wie du Jesus geliebt hast, Herr. Und du zeigst uns alles, was du tust. Und wir handeln danach. Und Wunder geschehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Auch da über Livestream. Überall poppen die Wunder auf. Halleluja. Hier ist gerade noch ein Zeugnis reingekommen. Ich habe gerade 2 Wunder über Livestream erlebt. Nach OP am Hals konnte ich vor Spannung den Kopf nicht mehr drehen. Und jetzt ist es super. Halleluja. Erstes Wunder. Dann meine Bandscheibenschmerzen mit ziehenden Unterleib ist auch weg. Ich bin so dankbar und weine vor Dankbarkeit. Der Heilige Geist hat mich bewegt und die Hüfte begann zu kreisen. Genau das Gleiche wie bei ihr. Die Hüfte begann zu kreisen und Tränen rollten. Normalerweise habe ich so etwas nur bei Konferenzen erlebt. Freue mich auf das Wiedersehen. Gruß aus Kärnten. Halleluja. Kärnten, Österreich. Halleluja. Wir segnen Österreich. Halleluja. Wir segnen die Schweiz. Oh, wir segnen Europa. Wir segnen die Nationen. Halleluja. Danke, Vater, für eine Multiplikation, Herr. Deiner Wunderkraft, Herr. Eine Multiplikation. Deines Wunderwirkens, Herr. Danke, Herr, dass du überall auf der Welt, jetzt mitten im Lockdown, Herr, die Wunderwirker aufstehen lässt, Herr. Sie sprechen und sie handeln nach dem, was sie dich tun sehen. Und es geschieht. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Halleluja. Danke für Durchbrüche, Herr. Halleluja. Danke für Wunder, Herr. Danke für Verwandlungen, Herr. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt gib mal im Glauben und voller Dankbarkeit ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, komm, du kannst ihm noch anders danken. Halleluja. Come on. Oh. Danke, Jesus. Danke für deine Wunderkraft, Herr. Danke für deine Herrlichkeit. Danke für deine Wundermultiplikation. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja.